We're going to have testimonies this morning. Wir werden heute ein paar Zeugnisse hören. And later on we're going to pray for the persecuted church around the world. Und später werden wir für die verfolgte Gemeinde auf der ganzen Welt beten. There's a difference between compassion and sympathy. Es gibt einen Unterschied zwischen Mitgefühl und einfach nur Sympathie. I can sympathize with someone. Ich kann mit jemandem Mitleid empfinden. Which means I really feel what they're feeling. Das bedeutet, ich fühle das, was sie fühlen. I walk by a poor man. Also ich gehe bei einem armen Mann vorbei. And I look at him and I sympathize. Und ich sehe ihn an und empfinde Mitleid. I really feel bad. Also ich fühle mich wirklich schlecht deswegen. But compassion, aber Mitgefühl is different. Ist anders. Compassion is sympathy plus action. Mitgefühl bedeutet Mitleid zu haben, aber auch etwas dann zu tun. It means I sympathize, I feel what they're feeling. Das bedeutet, ich empfinde Mitleid, ich fühle das, was sie fühlen. And then I do something about it. Und dann tue ich etwas deswegen. There's so many needs in the world today, it's overwhelming. Es gibt so viele Nöte in der Welt und das ist wirklich überwältigend. Between all the children who are homeless, wenn man all die Kinder betrachtet, die kein Heim haben, the people who are starving, Menschen, die verhungern, and all the orphans, all die Waisen, and then the persecuted church around the world, und dann die verfolgte Gemeinde in der ganzen Welt. The death rate is somewhere between 300 and 500 a day. Die Todesrate, also für Menschen, die täglich sterben, sind 300 bis 500 Menschen. Which is almost hard to believe, but it's actually not. Und das ist fast zu schwer, um sich's vorzustellen, aber eigentlich nicht. You know, just in Tehran alone. Aber allein in Teheran. In one prison. In einem Gefängnis. They put to death 20 people every morning. Die erschießen jeden Morgen 20 Menschen. 20 people are put to death every morning. Also 20 Menschen werden getötet jeden Morgen. Probably half of them are Christians. Und circa die Hälfte von ihnen sind Christen. Not most of them. And it happens every morning in just one prison. Und das jeden Morgen, das nur in einem Gefängnis. In just one country. In nur einem Land. And so it's not an unreasonable figure between 300 and 500 Christians a day are being killed around the world. Deswegen ist es eine sehr realistische Zahl, dass circa zwischen 300 bis 500 Christen pro Tag sterben. What happens in the prisons around the world is just beyond us. Was in den Gefängnissen dieser Welt vor sich geht, das geht einfach über unseren Verstand hinaus. There's three things that we can do. Es gibt drei Dinge, die wir tun können. We can first pray. Wir können zuerst beten. And every night before I go to sleep, the last words on my lips, on my heart, is for the persecuted church. Und das letzte Wort in meinen Lippen oder in meinem Herzen, bevor ich einschlafe, gelten der verfolgten Gemeinde. Father, help them this morning. Vater, hilf ihnen wherever heute Morgen, they are, wo auch immer sie sind. North Korea, in Nordkorea, Afghanistan, Usbekistan, Indonesien, Nigeria, Iran, Iraq, Somalia, Saudi-Arabia, Yemen, Erythia, Syria, Egypt, it goes Syrien, Ägypten on, und so weiter. China, Pakistan, China, Pakistan, Oman, Erythia, on and on and on and on. Und so weiter und so fort. Countries I've actually never heard about before. Länder, von denen ich vorher noch nie was gewusst habe, von denen ich noch nie gehört hatte. To pray for them. Und für sie zu beten. To identify with them in my heart. Mich mit ihnen zu identifizieren in meinem Herzen. Number two. Nummer zwei. That we can spread awareness about them. Dass wir auf diese Situation aufmerksam machen können. About the children in the world. Über die Kinder dieser Welt. You know, we had the Jesus March a few months ago. Vor einigen Monaten hatten wir den Jesusmarsch. The difference between that one and the one before. Und der Unterschied zwischen dem letzten und dem davor. Was awareness. Das war dieses Aufmerksam machen. Because the one before was, we could say, a flop. Der davor, kann man sagen, war ein richtiger Flop. People who went there said, well, I'll never do this again. Und Menschen, die da mitgegangen sind, haben gemeint, sie werden das nie wieder machen. They said it was embarrassing. Sie haben gesagt, das war peinlich. But the difference was, aber der Unterschied war, awareness. Diese Aufmerksamkeit zu erregen. I talked to a lady on Thursday. Ich habe mit einer Frau am Donnerstag gesprochen. Working with us on making the banners. Sie hat mit uns mitgearbeitet, um diese Schilder herzustellen. She said, I spread the word to so many people about this march. Und sie hat gesagt, ich habe so vielen Menschen über diesen Marsch erzählt. And that's what made the difference. Und das ist eben der Unterschied. And each one of us can make an incredible difference. Und jeder von uns kann einen unglaublichen Unterschied machen. Because we're all in our own world. Weil wir leben alle in unserer eigenen kleinen Welt. We all think, well, what can I do? Und wir denken, was kann ich schon bewirken? But if we all do a little, aber wenn jeder von uns nur ein bisschen was macht, a huge difference. Dann macht das einen gewaltigen Unterschied. Because my little bit can actually turn into a lot. Weil mein kleines bisschen kann wirklich viel werden. So let's pray. Lasst uns beten. And let's create awareness. Und lasst uns auf die Situation aufmerksam machen. And number three, we can get involved. Und dann können wir uns einbringen. Either, Nummer drei. Either organizationally or financially. Entweder in einer Organisation oder durch Spenden. We can step into it. Wir können da hineinsteigen. And we can be a part of somebody's life. Wir können Anteil von jemandes Leben haben. I don't want to spend my life just sympathizing. Und ich möchte nicht nur mein Leben damit verbringen, einfach nur Mitleid zu haben. I want to sympathize and take action. Ich möchte Mitleid haben und etwas dagegen tun. And that's what compassion is. Und das bedeutet Mitgefühl. I feel their pain. Ich spüre den Schmerz. And I'm doing something about it. Und dann tue ich was dagegen. So with that, let's have our first Carmen. Carmen, can you come up? Carmen has done a lot in terms of compassion organization. Carmen hat schon sehr viel gearbeitet für diese Compassion Organisation. She has a heart both for orphans and for the persecuted church. Sie hat beides, ein Herz für die Waisenkinder und für die verfolgte Christen. Es war einmal ein Mädchen namens Frieda. There was a girl called Frieda. Frieda lebte in Tansania in Afrika. She lived in Tanzania in Africa. Als Frieda klein war, starb ihre Mutter. When she was little, her mother died. Und der Vater verließ seine Kinder. And the father left his children. Frieda und ihre Geschwister kamen zur Großmutter. Frieda came to her and the other kids came to her grandma. Aber die Oma war alkoholabhängig. But her grandmother was an alcoholic. Und sie gab das wenige Geld, das sie hatten, für Alkohol aus. And all the money she had, she spent on alcohol. Die Kinder mussten oft hungern. The children went hungry. Als die Oma nicht weiter wusste, als die Oma nicht mehr weiter wusste, as the grandma didn't know what to do, brachte sie die Kinder in ein Kinderzentrum einer christlichen Gemeinde. She brought the children to a Christian center of a church. Frieda hörte dort von Jesus und nahm ihn an. Frieda heard about Jesus and received him. Dann erzählte Frieda ihrer Oma von Jesus und die Oma kam zum Glauben. And then Frieda told her grandmother about Jesus and her grandmother became Oma a Christian. Oma wurde frei vom Alkohol. The grandmother became free of alcohol. Die Gemeinde half Oma oder half der Familie mit einem Hilfe zur Selbsthilfe mit Hilfe zur Selbsthilfe der Oma einen kleinen Gemüsestand aufzumachen. The church helped the grandmother get independent and she started a vegetable stand. So dass die Oma jetzt sich und ihre Kinder versorgen konnte. So that she could take care of herself and her children. Das ist kein Märchen. This is not a fairy tale. Sondern eine wahre Geschichte. This is a true story. Eine von vielen ähnlichen Geschichten. One of many different stories. Frieda ist heute 18 Jahre alt. Today Frieda is 18 years old. Und studiert Medizin. And she studies medicine. Die Hilfe für Frieda und ihre Familie, ihre Geschwister kam von Compassion. The help came to this family from Compassion. Compassion ist eines der größten Kinderhilfswerke der Welt. Compassion is one of the largest help aids for children in the world. Compassion wurde vor 62 Jahren gegründet. It was founded 62 years ago. Von einem Amerikaner. From an American. Der nicht gesagt hat, was kann ein einzelner Mensch schon tun. Who didn't say, what can one person do? Er sah die hungernden und verlassenen Kinder in Korea. He saw the hungry and abandoned children in Korea. Und gründete dieses Kinderhilfswerk. And he founded this children's aid organization. Compassion ist heute tätig in 26 Ländern der Welt, in Afrika, Asien und Lateinamerika. Compassion is active in 62 countries of the world in 26 countries of the world in Africa, Asia and South America. Das Besondere an Compassion ist, Amazing thing about Compassion, dass sie mit christlichen Gemeinden vor Ort zusammenarbeiten. Is that they work with local churches. Mit diesen Gemeinden zusammen entwickeln sie bestimmte Programme. With these churches, they develop different programs. Für die ganzheitliche Versorgung der Kinder vor Ort. For the holistic support and provision of the children. Das geht von Schulunterricht über Nahrung, Kleidung, medizinische Versorgung, Freizeitangebote. It goes from education to medical help as well as food and clothing. Mm-hmm. Was immer gerade dort vor Ort gebraucht wird. Whatever is needed in the local area. Derzeit gibt es circa 6.500 Projekte. At the moment there are about 6,500 projects. Mit ungefähr 1,4 Millionen Kindern. With approximately 1.4 million children. Und der Kern der Arbeit von Compassion. And the core of the work of Compassion. Ist die 1:1 Patenschaft. Is the 1:1 sponsorship. Jedes dieser Kinder in den Projekten soll nach Möglichkeit einen persönlichen Paten bekommen. Every single child in the program has the possibility to have their own sponsor. Der die Arbeit von Compassion mit 30 Euro im Monat unterstützt. Who can support the children with 30 Euro a month. Ungefähr 100 Patenschaften wurden hier schon über die CEG vermittelt. About 100 sponsorships have occurred through CIG services. Und auch ich habe hier in der CEG von Compassion zum ersten Mal erfahren. And I also heard about Compassion for the first time here in CIG. Ich habe einen Compassion-Mitarbeiter gefragt, was für ihn an Compassion das Beste, Wichtigste ist, was ihm am besten gefällt. And I asked a worker from Compassion, what is it that you like the best? Und er hat mir drei Dinge genannt. And he told me three things. Das Erste. The first. Alle Kinder in den Compassion-Projekten hören von Jesus, erfahren von Jesus und lernen die Bibel kennen. Every single child in Compassion gets to know about Jesus. Das betrifft auch Kinder, die aus muslimischen, buddhistischen oder Hindu-Familien kommen. And this includes children that come from Muslim or Hindu backgrounds. Denn auch sie werden oft in den Projekten angemeldet von ihren Eltern. Because often they also are registered by their parents into the program. Auf diese Weise verbreitet sich das Evangelium über die Kinder. In this way the gospel is proclaimed through the children. Und natürlich gibt es auch entsprechend Verfolgungen und Widerstände. And of course there is persecution because of it. Das Zweite. The second thing. Alle Kinder werden medizinisch versorgt. All the children are taken care of medically. Sie werden ärztlich untersucht, sie bekommen Impfungen. They have checkups, they get vaccinations. Wenn ein Kind krank ist und medizinische Versorgung braucht, if a child gets sick and needs medical aid, oder zum Beispiel eine Operation, or needs an operation, dann leistet Compassion bis zu $5,000 Soforthilfe. Then Compassion gives them immediate help of $5,000. Was das bedeutet, kann man sich vorstellen, wenn man weiß, dass es dort keine Krankenversicherung gibt. You can imagine what this means because there is no insurance, health insurance das in these countries. Das bedeutet kein Geld, keine Behandlung. So that means if you don't have money, you don't get treated. Der dritte Punkt, den dieser Mann nannte, the third point in ja, this. Ja, okay. Den dieser Mitarbeiter mir genannt hat, that the worker told me, ist die persönliche Beziehung zwischen dem Paten und seinem Patenkind. Is the personal relationship between the sponsor and the child. Compassion ermöglicht und fördert den brieflichen Austausch zwischen Paten und Patenkind. Compassion promotes the letter writing between sponsor and child and vice versa. Kinder, die normalerweise in ihrer Familie oder in der Gesellschaft überhaupt nicht zählen, children who don't count in their families or in their society, erleben, dass jemand sich für sie interessiert, dass sie jemandem wichtig sind, experience that they are important to someone, dass jemand sie liebt, that someone loves them, dass jemand für sie betet, that someone prays for them, dass da ein Mensch ist, der für den sie wirklich etwas bedeuten, that there is someone where they mean someone to, something to. Alle, die mit Compassion zu tun haben, everyone that has to do with Compassion, betonen, wie unglaublich wichtig diese Briefe, die Briefe der Paten für die Patenkinder sind. They emphasize how important these letters are that the children receive from their sponsors. Wenn diese Kinder Liebe, Wertschätzung und Ermutigung erfahren durch ihre Paten. Because the children experience love and acceptance and encouragement from their sponsors. In einer Broschüre von Compassion habe ich Folgendes gelesen. I read this in a brochure. Wussten Sie schon, dass Kinder, die Post von ihren Paten erhalten, regelmäßiger die Projekte besuchen und motivierter sind, einen Schulabschluss zu schaffen? Did you know that children who receive letters from their sponsors regularly go to the project and are more motivated to finish school? Und dass junge Menschen, die von ihren Paten Post erhalten haben, and that young people who receive letters from their sponsors mehr Aussicht auf Erfolg in der Zukunft haben als diejenigen, die nichts von ihren Paten hören, have more hope in their future and education as those than those who don't receive any letters. Ja, wenn ihr nun Interesse bekommen habt an einer Patenschaft, if you are interested in sponsoring a oder child, Näheres erfahren möchtet, or you want to know more about this, dann könnt ihr nachher zu dem Informationstisch gehen. Then there's an info table in the back. Und dort findet ihr auch Fotos von Kindern, die Paten suchen. And there are also pictures of children who are looking for sponsors. Jetzt noch ein Wort zu den Finanzen. And a word to the finances. Wenn ihr euch überlegt, ob ihr euch eine Patenschaft leisten könnt, if you are thinking whether you can afford a child, dann möchte ich euch ermutigen, den Glaubensschritt zu wagen. Then I want to really encourage you to take the step of faith. In Sprüche 28:27 heißt es, in Proverbs 28:27 it says, wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. He who gives to the poor will never want. Das kann jeder sicher bestätigen, der diese Erfahrung schon gemacht hat. Every person can testify to this fact, those who have done it already. Ich kann nur sagen, Gott kann man im Geben nicht übertreffen. I just have to say that you can never outgive God. Er gibt immer mehr, als wir geben können. He always gives back more than we can give. Man bekommt immer mehr. You always get back more. Dann für Menschen, die gerne Geld investieren. And for those who like to invest money. Und vielleicht Angst haben, dass sie bei der nächsten Finanzkrise ihr Geld verlieren. And maybe think that they might lose their money in the next economic crisis. Ein absolut sicherer biblischer Geldanlagetipp. A very sure investment, biblical investment tip. Sprüche 19:17 is found in Proverbs 19:17. Wer sich des Armen erbarmt, leiht dem Herrn. One who is gracious to a poor man lends to the Lord. Und er wird ihm seine Wohltat vergelten. And he will repay him for his good deed. Das heißt nicht investieren in Aktien, in Immobilien oder tote Materie. That means not to invest in dead physical things or in stocks or bonds. Sondern in Menschenleben. But in people's lives. In das Leben und die Zukunft eines Kindes. In the life of the future of a child. Wie Gott das schätzt. How much does God value this? Lesen wir in Sprüche 14:31. We read in Proverbs 14:31. Wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. He who is gracious to the needy honors God. Wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. He who is gracious to the needy honors God. Segne ein Kind. Bless a child. Und du wirst gesegnet werden. And you will be blessed. Mehr als du dir jemals vorstellen kannst. More than you can imagine. Amen. Amen. Raffi? Ich habe meine Patenschaft, mein Patenkind, habe ich seit ungefähr einem Jahr. I have my child since about one year. Und der Kleine heißt Edgar und ist gestern 8 Jahre alt geworden. And his name is Edgar, and he turned 8 years old yesterday. Genau, und er ist aus dem Süden von Uganda. And he's from the south of Uganda. Und letzten Sommer, letzten August, habe ich ihn besuchen dürfen. And last August, I visited him. Und das war ein ziemlich weiter Weg dorthin. And it was far to get there. Und zwar nicht nur im wörtlichen Sinn. And not just literally. Es war auch so, als ich dort angekommen bin. It was when I got there. War die Kontaktperson überhaupt nicht erreichbar. The contact person was not reachable. Also die Betreuung von Compassion ist sehr gut, das möchte ich auch sagen. I have to say that the way they provide and take care of the kids is really great. Auch in den Reisevorbereitungen. Also in the trip preparation. Ich glaube, dass das eher technische Probleme waren. I think those were more technical difficulties. Und deswegen hat der Besuch überhaupt nicht stattfinden können an dem geplanten Termin. And so I couldn't visit him when it was planned. Und ich habe mir dann gedacht, toll, bin ich jetzt 8000 Kilometer umsonst um die Welt gereist? And I thought, great, I just traveled 8000 kilometers for nothing. Aber wenn das so wäre, dann würde ich jetzt nicht dastehen. But if that would be the case, I wouldn't be standing here now. Ich war ein ganzes Monat in Uganda und zwei Wochen später habe ich es dann noch einmal versucht. I was in Uganda for a whole month and 2 weeks later I tried again. Und nachdem ich dann einen ganzen Tag lang unterwegs war mit Booten, Motorrad und Bus und so. And I was traveling the whole day with boat, motorcycle and bus. Und nachdem ich dann auch noch von irgendwelchen korrupten Polizisten abgezockt worden bin, ohne dass ich was getan habe. And even though I was taken in by the police, even though I didn't do anything wrong. Hat's dann wirklich geklappt? Then it happened and I got to see Edgar. Und war am Anfang ganz schüchtern. In the beginning he was very shy. Wir haben uns in einem Restaurant getroffen. We met at a restaurant. Und hat dann vom Essen gebetet und war so schüchtern, so leise gebetet, ich habe fast nichts gehört. And when he prayed before his meal, he prayed so quietly that I could hardly hear him. He was so shy. Aber Compassion hat mich auch darauf vorbereitet. But Compassion prepared me for this. Und die Betreuerin hat gesagt, er hat sich schon lange davor sehr darauf gefreut. And the worker told me that he was looking forward to this moment for a long time and prepared for it. Und nach dem Essen habe ich ihm dann diesen Fußball geschenkt. After the meal, I gave him this soccer ball. Weil in Uganda haben die meistens, nehmen sie irgendeinen Müll und binden den zusammen und das verwenden sie dann als Fußball, weil sie sich nichts anderes leisten können. Because in Uganda what they do to have a soccer ball is they wrap together garbage into a ball and then they use that as their ball. Und er hat dann sein Leuchten in den Augen bekommen und so he got light in his eyes when he received the ball. Und er hat zum Strahlen begonnen. And he started to beam. Und das war einfach der Moment, wo ich gewusst habe, warum ich die weite Reise auf mich genommen habe. And this was the moment where I realized the purpose of my trip. Und nach dem Essen haben wir dann auch wirklich Fußball gespielt. And after the meal, he actually went out and played football. Und ich möchte nicht lügen, er hat mich einfach ziemlich fertig gemacht. And I have to tell the truth, he really beat me. Also ich glaube, so ein Okotie kann man leicht mal ersetzen durch ihn. Okotie, that's an Austrian player. He played yesterday. He scored. I think we could replace Okotie with him easily. Was auch cool war beim Essen. The cool thing was, as we were eating. Der Kellner hat auf dem T-Shirt von der Betreuerin das Compassion-Logo gesehen. The waiter saw the logo on the worker's T-Shirt, the Compassion logo. Und war gleich total begeistert. And he was totally excited. Weil war früher selber ein Compassion-Kind. Because he was a Compassion child himself. Und hat gesagt, Compassion hat ihm buchstäblich von der Straße aufgeklappt. And he said, Compassion literally took me off the streets. Und konnte in eine Schule gehen. And he could go to school. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn getroffen habe, hat erst gerade seinen Universitätsabschluss fertig gemacht. And at the time that I met him, he had just finished his university studies. Und war so sehr froh, dass er einen Job als Kellner bekommen hat, so lange bis er einen anderen Job kriegt. And he was very happy to be waitering as long as he before he could find another job. Okay, was ist jetzt die Quintessenz von dem Ganzen? And what is the high point of this whole thing? Hinter dem Ganzen, was ich jetzt geredet habe, hinter solchen Bildern. Behind these pictures and the story. Und hinter den ganzen Briefen, die ihr vielleicht irgendwo seht. And behind all the letters. Da stehen echte Kinder. There are real children. Da stehen Kinder, deren Leben verändert wird, wenn sie einen Paten bekommen. Children whose lives are changed when they get a sponsor. Das sind Kinder, die zum Strahlen anfangen, wenn sie einen Brief in der Hand halten und ihn lesen. Children who radiate happiness when they get a letter from their sponsors. Genau. Und wenn ihr so seid wie ich. And if you're like me. Und wenn ihr euch öfter mal fragt, hey, was macht mein Leben eigentlich für einen Unterschied? And if you ask yourself, how can my life make a difference? Und was kann ich überhaupt bewirken in meinem Leben? And what can I do in my life? What can I influence? Dann ist eine Partnerschaft genau das Richtige für euch. Then a sponsorship is exactly the right thing for you. Weil ich bin überzeugt davon, dass ihr damit ein Stück weit die Welt verändern könnt. And I am convinced that through this you can change the world. Genau, redet einfach nachher noch mit uns. You can speak with us afterwards. Ich habe seit 6 Jahren ein Patenmädchen. Since 6 years I have a little girl. Meine kleine Erika ist auf den Philippinen. Little Erika lives in the Philippines. Und ja, ich habe Hürden überwinden zu gehabt in diesen 6 Jahren. And I really had to overcome hurdles in these 6 years. Ich habe von Compassion zum ersten Mal gehört bei einer Hillsong-Konferenz in London. The first time I heard about Compassion was at a Hillsong conference in London. Und dann habe ich ein Jahr gebetet. Der Wunsch war da. And I prayed for 1 year. The desire was there. Aber meine alten Versorgungsängste auch. But also my fear of not having enough. Und dann hat Gott mir Schritt für Schritt Frieden gegeben. And little by little God gave me peace. Und mir gezeigt, wie er mich mit meinen 2 Söhnen durchgebracht hat. And reminded me how I was carried through supporting my 2 sons. Und ich habe großen Frieden gehabt, das wird so weiterlaufen, auch wenn ich in Pension bin und weniger bezahlt bekomme. And I had total peace that it could go on even when I retire and have less money. Die zweite große Hürde war nicht finanzielle, the second big hurdle was not financial, sondern meine riesigen Erwartungen. But my great expectations. Ich bin an das Projekt herangegangen. I approached this project mit einer Naivität, als würde man im Gymnasium eine englische Brieffreundschaft bekommen. Being very naive, in high school I had a pen pal. So war ich schnell enttäuscht. But I was quickly disappointed. Ich bekam meine Erika mit 6 Jahren. I received Erika as she was 6 years old. Ihre Eltern können nicht lesen und schreiben. Her parents can't read or write. Anfang haben das Nachbarn oder jemand von Compassion selbst übernommen zu schreiben. Someone from Compassion did the writing for her. Und das war mir alles zu wenig. And for me this was too little. Ihr wisst, ich bin ein Schreiberling. You know that I'm a writer. Und ich habe viel hingeschrieben, nichts zurückbekommen. And I wrote very much and got nothing back. Die Dinge haben sich überschnitten. And things. Die Briefe haben sich überschnitten. Ah, the letters overlapped. Es dauert 2,5 Monate im Durchschnitt. It takes about 2.5 months. Bis ein Brief kommt und der andere wieder zurückgeht. Till you get a letter and then you send a letter. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. And I'm an impatient person. Ohne Carmen hätte meine Erika wahrscheinlich einen Sponsor verloren. Without Carmen, my Erika would have probably lost her sponsor. Gott sei Dank habe ich mich an sie gewandt. Thank God, I turned to Carmen. Hab meine Unzufriedenheit kundgetan. I told her about my dissatisfaction. Und sie hat mich aufgeklärt. She explained to me. In welchem Stil diese Menschen leben. Die haben keinen Briefstil, keine Briefkultur wie wir hier in Mitteleuropa. How these people live, they don't have a writing culture as we do. Meine Erika lebt von Reis und Bananen. Erika lives from rice and bananas. Hat Asthma. She has asthma. Und ja, wie gesagt, die Entwicklung war sehr schwierig für mich am Anfang. And it was really difficult for me in the beginning. 6 Jahre darf ich sie jetzt betreuen. But I have been taking care of her for 6 years. Der Kontakt wird immer intensiver und lebendiger. And the contact has grown and gotten more lively. Heute habe ich in den Briefen schon eine Frage nach meinem Enkelkind. Today I even get questions from Erika concerning my grandchild. Sie freut sich über meine Gesundheit. She's happy about my health. Und ich bin so gesegnet dadurch. And I am so blessed. Ich fühle mich so reich damit. I feel so rich through this. Und ich kann euch sagen, die 30 Euro sind mir noch nie abgegangen. And I have to say that the 30 Euro I've never missed. Wenn ich in der Früh wach werde. When I wake up in the morning. Ich habe in meinem Schlafzimmer die Fotos meiner Söhne. I have the pictures of my sons in my bedroom. Meiner Schwiegertöchter. My daughter-in-law. Meiner Patentochter. My sponsor child. Meines Enkelkindes. My grandchild. Und für diese 6 Schätze bete ich. And I pray for these 6 treasures. Und ich bin sehr dankbar, dass der Herr mich in all meinen Schwächen immer aufgefangen und überzeugt hat. And I'm very thankful that God always reached me and helped me in my weakness. Ich habe ganz sicher einen noch größeren Segen durch alles empfangen. I have definitely received a greater blessing. Und in unserer Gesellschaft, wo so viel weggeworfen wird. And in our society, where so many things are thrown away. könnt ihr wirklich nicht besser investieren. You can't invest in anything better. Jeder Euro ist dort richtig aufgehoben. Every euro is spent in a great way. Und wir sehen dazu jetzt noch ein wunderbares Video. Danke. And now we'll see a really great video. That was quite moving, huh? Das war sehr bewegend. In the back we have some children that can be sponsored this morning. Also hinten liegen einige Kinder auf, die heute noch einen Sponsor finden können. And if you're not ready to do it today, just take a look and just let it touch your heart for another time. Und wenn du dich heute nicht dazu bereit fühlst, eine Sponsorschaft einzugehen, dann nimm es einfach mit dem Herzen und überlege es dir. But imagine when we get to the other side. Aber stell dir vor, wenn wir auf die andere Seite gehen. We come to heaven. In den Himmel kommen. And everything in history is revealed. Und alles in der Geschichte wird offenbart. And you see the joy that people had who were in prison and are now not in prison. Und das ist die Freude der Menschen, die im Gefängnis waren und jetzt nicht mehr im Gefängnis sind. You see people who were blind who are not blind. Menschen, die blind waren und jetzt nicht mehr blind sind. People who were lame who are not lame. Menschen, die sich nicht bewegen konnten, lahm waren und jetzt nicht mehr lahm sind. Just in every discipline of life there's now healing and restoration. Und in jedem Bereich des Lebens gibt's jetzt eben Heilung und Wiederherstellung. And we see all of our descendants that were believers, grandfathers and their grandfather, whoever. Und wir sehen all unsere Vorfahren, die gläubig waren. And then we see people who had sponsored children and they're together. Und dann sehen wir die Menschen, die diese Patenkinder hatten und sie stehen gemeinsam. And as we're observing all of this, we have a certain degree of regret. Und während wir all das sehen haben, fühlen wir so ein Bedauern. Like I could have invested in eternity. Und wir denken uns, ich hätte in die Ewigkeit investieren können. And what was the issue back there? Und was war das Problem damals? I think Sylvia, she described it pretty accurately. Und ich glaube, Sylvia hat das sehr genau beschrieben. We all have this natural fear. Wir haben all diese natürliche Angst in uns. Am I going to make it? Can I afford this? Werde ich das schaffen? Kann ich mir das überhaupt leisten? Will God really come through? Wird Gott sich da wirklich zeigen? And on and on. Und so weiter und so fort. I want to look at a verse in Revelation chapter 2. Ich möchte einen Vers mit euch durchlesen, Offenbarung Kapitel 2. And this ties in the persecuted church also with the children of the world. Und das passt zusammen mit der verfolgten Gemeinde und auch aber mit den Kindern der Welt. The risen Christ is speaking to seven churches in chapter 2 and 3. Der auferstandene Christus, der spricht zu sieben Gemeinden in Kapitel 2 und 3. He's speaking to the apostle John. Und er redet mit dem Apostel Johannes. Through John to the churches. Durch Johannes zu den Gemeinden. And the second church that he speaks to is the church of Smyrna. Und die zweite Gemeinde, zu der er spricht, ist die Gemeinde aus Smyrna. And the word Smyrna means bitter. Und das Wort Smyrna bedeutet bitter. And this message is very prophetic. Und diese Botschaft ist sehr prophetisch. To the angel of the church in Smyrna write. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. The first and the last who was dead and has come to life. Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. I know your tribulation and your poverty. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. But you are rich. Du bist aber reich. And to the church of Laodicea. Und zur Gemeinde von Laodicea. He said, "You say that you are rich." Hat er gesagt, du sagst, dass du reich bist. But I say that you're poor. Aber ich sage, dass du arm bist. And you're blind. Und blind. Miserable. Schlecht. Naked and, nackt and wretched. Und elend. But to this suffering church. Aber diese leidende Gemeinde. Where people were losing their jobs because they were Christians. Wo Menschen ihre Arbeit verloren haben, weil sie Christen waren. Because Smyrna was a Roman kind of a cult center. Weil Smyrna war so ein römischer Kulturzentrum. And to become a Christian, um dort Christ zu werden, was to lose your job. Hat bedeutet, dass du deine Arbeit verlierst. And so these people were losing their jobs. They were poor. Und diese Menschen verloren ihre Arbeit. Sie waren arm. And Jesus says, "You are rich." Aber Jesus sagt, ihr seid reich. And watch this. Do not fear what you are about to suffer. Und fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. He doesn't say don't fear because you're not really going to suffer. Er sagt nicht fürchte dich nicht, weil du wirst nicht wirklich was erleiden müssen. Do not fear what you are about to suffer. aber fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Behold, the devil is about to cast some of you into prison. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, so that you will be tested. Damit ihr geprüft werdet. Now that word tested is the same word we've been talking about for the last 3 weeks. Und das Wort geprüft ist dasselbe Wort, über das wir die letzten 3 Wochen geredet haben. Perazzo. Which can be either temptation or testing. Das einerseits Versuchung heißen kann oder Prüfung. The devil tempts us, God tests us. Der Teufel versucht uns, aber Gott prüft uns. Testing we endure. Die Prüfung können wir ertragen. But tempting we flee. Aber vor der Versuchung müssen wir fliehen. And we know which word it is by the context. Und wir erkennen, was das Wort bedeutet, wenn wir uns den Zusammenhang anschauen. So actually, I would say that the word testing here is wrong. Und eigentlich würde ich jetzt sagen, dass das Wort Prüfung hier falsch ist. Would be better translated tempted. Und es wäre besser vielleicht übersetzt mit versucht werden. Because it says the devil is about to cast some of you into prison so that you will be tempted. Weil es heißt, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. And the devil brings us into circumstances. Weil der Teufel führt uns in Situationen oder Umstände. To tempt us. Um uns zu versuchen, to doubt our faith in God. Damit wir unseren Glauben an Gott anzweifeln. God allows the devil Gott erlaubt es dem Teufel, so that God can test our faith at the same time. Damit Gott unseren Glauben zur selben Zeit prüfen kann. But every situation we go into, aber jede Situation, in die wir hineinkommen, the devil is tempting us, versucht uns der Teufel. And saying, you don't really believe that God can take care of you, do you? Und sagt, du glaubst nicht wirklich daran, dass Gott sich um dich sorgen wird, oder? And in the worst case scenario, und im schlimmsten Fall, he is going to cast some of you into prison. Wird er einige von euch ins Gefängnis werfen. And he's going to tempt you, und er wird euch versuchen, really to abandon your faith. Damit ihr euren Glauben zurücklässt. And you will have tribulation for 10 days. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Very, very prophetic from Jesus. Und das ist schon sehr prophetisch von Jesus. Because the word days does not always mean 24 hours. Weil das Wort Tag bedeutet nicht immer eine 24 Stunden. In the Bible, the word day often speaks of a period of time. Weil das Wort Tag kann einfach eine unbestimmte Zeitspanne sein. The day of the Lord is coming. Der Tag des Herrn kommt. It's not a 24-hour day. Das ist kein 24-Stunden-Tag. It's at the time when the Lord comes back on a particular day. Das ist der Zeitpunkt, wenn der Herr zurückkommt an einem bestimmten Tag. But the day of the Lord is an extended period of time. Aber der Tag des Herrn ist eine längere Zeitdauer. And so here we have 10 periods of time. Und wir haben jetzt 10 Zeitabschnitte. Starting with Nero. Beginnend mit Nero. All the way to Diocletian. Bis zu Diocletian. Diocletian. And 10 emperors who persecuted the church. Und 10 Staatsoberhäupter, die Gemeinde verfolgt haben. The first one, Nero, had Peter crucified upside down. Hat Petrus verkehrt herum gekreuzigen lassen. And Paul beheaded. Und Paulus den Kopf abschlagen lassen. And just exactly like the Lord predicted here, prophesied. Und genauso wie der Herr es hier prophezeit hat. There would be 10 severe periods of time. Es wird 10 sehr schlimme Zeiten geben. 10 emperors in a row. 10 Staatsoberhäupter, Kaiser. Would persecute the church all the way to 313. Die Gemeinde verfolgen werden bis 313. And Jesus knew about it. Und Jesus hat das gewusst. Very aware of the circumstances that we go into. Und er war sich den Umständen, in die wir hineingehen, sehr bewusst. And he tells us, do not fear. Und er sagt, fürchtet euch do nicht. Not fear. Fürchtet euch nicht. And this is what the devil wants. Und das ist, was der Teufel will. Tempting us to fear. Er will uns immer versuchen, dass wir Angst haben. And when we watch videos of the persecuted church, und wir schauen uns Videos an von der verfolgten Gemeinde. We begin to fear. Und wir haben Angst. And this is what the persecutors want. Und das ist genau das, was die Verfolger wollen. They want to spread all these videos on YouTube about how they cut people's heads off. Sie wollen all diese Videos auf YouTube stellen, wo sie Leuten den Kopf abschneiden. They want us to fear. Und sie wollen, dass wir Angst haben. The devil wants us to fear. Und der Teufel will, dass wir Angst haben. He wants to send a message. God is not in control. Und er will eine Botschaft versenden, die sagt, Gott hat keine Kontrolle darüber. I'm in control. Ich habe die Kontrolle darüber. You better be afraid. Und du hast besser Angst. And Jesus sends this message to the church. Und Jesus schickt der Gemeinde aber diese Botschaft. Over 5 million brothers and sisters in the first 2 centuries, those 200 years. 5 Millionen Brüder und Schwestern in diesen ersten zwei Jahrhunderten. Between 100 and or between 54 with Nero all the way to 313. Those 250 years. Vom Jahr 54 nach Christi bis 313 nach Christi. Over 5 million brothers and sisters were martyred. Über 5 Millionen Brüder und Schwestern wurden zu Märtyrern. They were thrown to lions. Sie wurden den Löwen vorgeworfen. To wild dogs. Wilden Hunden. They were burned at stakes. Sie wurden am Scheiterhaufen verbrannt. They were tortured in every way imaginable. Sie wurden auf alle möglichen Arten gefoltert. And Jesus' message was, don't fear. Und Jesus Nachricht war, fürchtet euch nicht. Don't fear. Fürchtet euch nicht. Wow, there is so much in our life that we are afraid of. Es gibt so vieles in unserem Leben, wovor wir Angst haben. And Jesus is breathing to us, don't fear. Und Jesus spricht zu uns, fürchte dich nicht. If the video makes you fear, don't watch the video. Und wenn das Video dir Angst macht, dann schau es dir nicht an. Listen to my words, don't fear. Hör auf mein Wort, fürchte dich nicht. There's always the voice of the devil tempting us. Aber es gibt immer diese Stimme des Teufels, die uns versuchen will. To fear. Hab Angst, also fürchte dich. And Jesus said, the devil's going to put you in prison and he's going to tempt you. Und Jesus sagt, der Teufel wird dich ins Gefängnis werfen und er wird dich versuchen. To fear. Dass du dich fürchtest. To fear. Imagine you going to prison for the first day, what would be going through your heart? Also stell dir vor, du verbringst deinen ersten Tag im Gefängnis und was alles in deinem Herzen vorgeht. Pastor Said is still in prison. Pastor Said ist immer noch im Gefängnis. The words of Jesus is don't fear. Aber die Worte Jesus sagen, fürchte dich nicht. Because when we get to the other side, weil wenn wir auf die andere Seite kommen, we will see all the purpose that God had in everything. Dann wird man die Absichten Gottes sehen, die er in jeder Situation hatte. So just in light of the persecuted church now. Und jetzt im Lichte der verfolgten Gemeinde. Let's be inspired. Lass uns inspiriert sein. By their lives. Durch ihre Leben. Pray for them before you go to sleep. Bete für sie, bevor du einschläfst. Pray for them when you get up. Und bete für sie, wenn du aufstehst. If we're all praying, wenn wir alle beten, our hearts are knit with them. Dann verbinden sich unsere Herzen mit ihnen. And only eternity will reveal what our prayers did. Und nur die Ewigkeit wird offenbaren, was unsere Gebete bewirkt haben. There's a lot of articles on the internet that say the West has forgotten the persecuted church. Es gibt viele Artikel im Internet, wo es heißt, der Westen hat die verfolgte Gemeinde vergessen. Let's be inspired by their lives. Aber lasst uns inspiriert sein durch ihre Leben. Let's be comforted by their lives. Lasst uns getröstet sein durch ihre Leben. Because of what they endure. Wegen dem, was sie ertragen müssen. Because Jesus is with them. Weil Jesus ist bei ihnen. I talked to a guy in our church who's probably sitting here this morning. Ich habe mit jemandem aus unserer Gemeinde gesprochen, einem Mann, der heute auch vielleicht hier sitzt. Doesn't want anyone to know who he is. Aber er will nicht, dass jemand weiß, wer er ist. He was tortured in Iran. Und er wurde im Iran gefoltert. And he showed me the scars on his body. Und er hat mir die Narben auf seinem Körper gezeigt. How they burned him with a hot stick, wie sie ihn verbrannt haben mit so einem glühenden Stab. I said, when they stuck that in your back, what did you feel? Und ich habe ihn gefragt, dass sie diesen Stab in deinen Rücken gestochen haben, was hast du gespürt? He said, I felt like I got hit by a lightning bolt. Und er hat gesagt, es hat sich angefühlt, als würdest du von einem Blitz getroffen werden. First they slapped him in the face for 2 hours. Zuerst haben sie ihm 2 Stunden lang ins Gesicht geschlagen. And they took a red hot poker and stuck him in the back. Dann haben sie so einen rotglühenden Stab genommen und ihm sein Kreuz verbrannt. I said, and then what happened? Ich habe gefragt, was ist passiert? He said, something miraculous. Er hat gesagt, etwas Wunderbares, ein Wunder ist passiert. He said, I had this unbelievable sense that Jesus himself was standing right next to me. Ich hatte diesen unglaublichen Eindruck davon, dass Jesus direkt neben mir steht. That he was right there. Er war direkt da. Right with me. Direkt neben mir. It didn't minimize the pain. Es hat den Schmerz nicht reduziert. But it took away the fear. Aber es hat mir die Angst genommen. It didn't minimize the pain, but took away the fear. Also es hat nicht den Schmerz geschwächt, aber es hat mir die Angst genommen. And he says, and at certain times I just absolutely had no pain. Und zu bestimmten Zeiten hatte ich dann absolut keine Schmerzen mehr. Interesting. Interessant. So there's so much that God would do for us if we would step into situations. Also es gibt so viel, was Gott für uns machen würde, wenn wir in diese Situation kommen Here würden. In the West. Hier im Westen. They have no choice. Sie haben keine andere Wahl. They're arrested and dragged into situations. Sie werden verhaftet und in diese Situationen hineingezwungen. We can get involved today. Aber wir können uns heute einbringen. Amen. Amen. So let's recognize the temptation of the devil for us to fear. Lasst uns diese Versuchung des Teufels erkennen, dass wir uns fürchten sollen. And remember the words of Jesus, und erinnern wir uns 2:10. An die Worte Jesus in Offenbarung 2:10. Do not fear. Fürchte dich nicht. So let's be comforted by them. Lasst uns durch sie getröstet sein, inspired by them, inspiriert sein, challenged by them, auch herausgefordert werden durch sie, thankful, und vor allem dankbar sein, what we have here, was wir hier haben. And let's do something with what we have here. Amen. Und lasst uns etwas damit tun, was wir hier haben. I mean, I put a video together. I want to show you now, a slideshow. Ich habe so ein Video oder eine PowerPoint-Präsentation zusammengestellt. It's the 50 countries where the church is persecuted the most. Die 15 Länder, wo die Gemeinden am meisten verfolgt werden. And I put a picture with everyone. Und ich habe überall ein Bild eingefügt. And it took me a while. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das fertig hatte. It's worth it. Aber es ist wert. And then we're going to pray for the persecuted church. Und dann beten wir für die verfolgten Gemeinden. But you know what? After I did that last night, und wisst ihr was, nachdem ich diese letzte Folie fertiggestellt hatte, and I came to church this morning, und zur Gemeinde heute kam, I was so in love with everybody here. War ich so verliebt I'm in jeden hier. You, I was just hugging person after person. Ich sage, ich just thought, eine Person nach der anderen umarmt, wow, habe gedacht, wow. We are the body of Christ. Wow, wir sind der Leib Christi. We're the family of God. Wir sind die Familie Gottes. We can make a difference together. Wir können gemeinsam einen Unterschied machen. We are a living organism. Wir sind ein lebender Organismus. We're the temple of God, temple wir sind der of the Spirit. Tempel Gottes und der Tempel des Heiligen Geistes. We should never, ever, ever, ever, ever be familiar with that. Und wir sollten nie das als selbstverständlich betrachten. The devil wants to send a message, fear. Und der Teufel will nur eine Botschaft uns mitteilen, dass wir uns fürchten. Back away. Und zurücksteigen, and God weggehen. Says, Jesus says, don't fear. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Step into it. Geh hinein in die Situation. I'm with you. Ich bin bei euch. So, are we ready for the video, for the slideshow now? Okay, so during this slideshow you can pray. Also während dieser Präsentation könnt ihr schon beten. Maybe you let God put a country or two on your heart. Vielleicht lässt du Gott dir ein oder zwei Länder aufs Herz geben. I pray a lot for North Korea. Ich bete sehr viel für Nordkorea. I pray for Uzbekistan. Usbekistan. Iran, Iraq. Iran, Irak. Afghanistan. Afghanistan. Somalia. Somalia. Saudi Arabia. Saudi Arabien. Yemen. Yemen. A couple others. Und noch einige andere. Egypt. Syrien, Ägypten. I try to pray for everyone I can think of. Also ich probiere für jedes Land zu beten, an das ich denken kann. I pray a lot for North Korea. Und ich bete sehr viel für Nordkorea. So. And then at the end of this, there's a time we can just pray. Am Ende davon können wir uns die Zeit nehmen, gemeinsam zu beten. You can just sit there and pray during the music. Du kannst einfach sitzen bleiben und then, während der Musik beten. And then Mary will close in prayer. Und dann wird die Mary noch im Gebet abschließen. Okay, shall we? Okay, let's pray together. Lasst uns gemeinsam beten. The symbol that we had up here at the end, ISIS, the terrorist group, were putting that on the Christians' home, so they knew whom to kill. Das Symbol, das wir zum Schluss gesehen haben, das ist das Symbol, das die IS verwendet, um die Häuser von Christen zu markieren, damit sie später wissen, wen sie umbringen müssen. It's the letter N. Das ist das Wort N. For Nazarene. Für Nazaräer. So, if you can, let's get on our knees. Wenn es dir möglich ist, dann lass uns auf die Knie gehen. Now let's pray together as one body. Lass uns gemeinsam als ein Leib beten. Jesus, we thank you that you have conquered fear. Jesus, wir danken dir, dass du die Furcht überwunden hast. And that greater is he that is in us than he that is in the world. Und dass derjenige, der in uns ist, größer ist als der in der Welt ist. And Jesus, you want to cast out fear right now in people's hearts today. Und Jesus, wenn du willst, dann bitte treib die Furcht aus in den Leben von den Menschen. You want to. Also du willst das machen. You want to do this. Du willst das tun. And you said in 1 John 3, perfect love casts out fear. Du hast gesagt in 1. Johannes 3, dass vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. And Jesus loves you perfectly. Und Jesus liebt dich vollkommen. And unconditionally. Und bedingungslos. And he says to you, fear not. Und er sagt dir, fürchte dich nicht. Fear not, for I am with you. Fürchte dich nicht, weil ich bin bei dir. Fear not, because I go before you. Fürchte dich nicht, weil ich gehe vor dir. And I go with you. Und ich gehe mit dir. Be not afraid, for I am your God. Fürchte dich nicht, weil ich bin dein Gott. I will strengthen you, I will help you. Ich werde dich stärken und dir helfen. I will uphold you with the right hand of my righteousness. Und ich halte dich aufrecht mit der rechten meiner Gerechtigkeit. Jesus, we also want to lift up the children that are so on your heart. Jesus, wir wollen auch die Kinder hochheben, die dir am Herzen liegen. The children, as we saw, that praying are praying for a sponsor. Die Kinder, die wir gesehen haben, die für einen Paten beten. The children who have no hope. Die Kinder, die keine Hoffnung haben. For the future. Für die Zukunft. Let us be the answer. Lass uns bitte die Antwort sein. Let us be part of the answer. Lass uns Teil der Antwort sein. That our heart is not just moved, but that we are moved to action. Dass nicht nur unser Herz bewegt wird, aber dass wir uns auch zu Taten bewegen lassen. And that you would show us today whom we are to sponsor. Und dass du uns einfach offenbarst, wen wir unterstützen sollen. And that you would give us the confidence that you will provide. Dass du uns die Zuversicht gibst, dass du uns versorgen wirst. If you go to Starbucks 6 times a month, that's already 30 euro. Wenn du 6 Mal im Monat zum Starbucks gehst, sind das schon 30 Euro. Jesus. Let our lives here on earth count. Mach, dass unser Leben hier auf der Erde zählt. Jesus, your heart bleeds for the orphans and for the widows. Jesus, dein Herz blutet für die Waisen und die Witwen. For those who are oppressed. Und diejenigen, die unterdrückt werden. Jesus, let our hearts break for what breaks yours. Und Jesus, mach bitte, dass unser Herz schlägt für das, was für dein Herz schlägt, bricht. Let our hearts break for what breaks yours. Lass unser Herz brechen für das, was dein Herz bricht. Let not our hearts break for ourselves. Also lass nicht zu, dass unser Herz nur für uns selbst bricht. That we wallow in self-pity. Dass wir uns in Selbstmitleid verlieren. When we have so much. Wenn wir so viel besitzen. Let their lives make us a thankful people. Macht es unser Leben uns zu einem dankbaren Volk. Let their lives, our persecuted brothers and sisters, make our lives thankful. Lass ihr Leben, das Leben der verfolgten Brüder und Schwestern, uns zur Dankbarkeit führen. Father, we pray for those who are in prison right now. Vater, wir beten für die, die jetzt gerade im Gefängnis sind. Who are being beaten at this moment. Die in dem Moment geschlagen those werden. Those who are in chains. Diejenigen, die in Ketten liegen. Who are hungry, die Hunger thirsty, haben oder Durst lonely, haben. Allein sind. Who are afraid. Die Angst haben, seen their families in years. Die ihre Familien schon seit Jahren nicht mehr we gesehen pray for haben. Their families who are in poverty. Wir beten für die Familien, die in Armut for their children who für die Kinder, are maybe in depression, die in Depression sind, being persecuted by the neighbors. Die von den Nachbarn verfolgt werden. Father, for those who will die this week. Für diejenigen, die diese Woche sterben for werden. Those who will die today. Für die, die heute sterben werden. For those who have died today and their families. Die heute gestorben sind oder Father, we pray for them. Wir beten für strengthen sie. Them, Father. Stärke sie, Vater. Be near them as you promised. Sei ihnen nahe, wie du es verheißen drive hast. Fear away from them, Father. Und vertreib die Furcht vor ihnen. Father, we pray that you'd wake up the West to help them. Und wir beten, dass du den Westen aufrüttelst, dass help wir ihnen helfen. To help them, Father. Hilf uns, dass wir ihnen we helfen, pray, Vater. Jesus. Darum beten wir. We pray, Father, for governments. Vater, wir beten für Regierungen. We pray for soldiers who are wir beten für Soldaten, torturing them. Die sie foltern. Touch their hearts. Berühre ihre Herzen. We pray that supernatural strength would be present, Lord. Wir beten, dass übernatürliche Stärke gegenwärtig ist. To endure what is imaginable. Um die Sachen, die unvorstellbar sind, zu ertragen. Lift them up to you, Jesus. Wir heben sie hoch zu dir, Jesus. Please, bitte, be with them this morning. Sei heute bei ihnen. This afternoon. Heute Nachmittag. We pray for Pastor Saeed today. Wir beten heute für Pastor Saeed. To release him, Lord. dass du ihn freisetzt. And for thousands of millions of brothers and sisters who are unnamed. Und tausende und Millionen andere, die deren Namen wir nicht kennen. We'll never know until we get to heaven. Die wir nie, deren Namen wir nie erfahren werden, bis wir im Himmel sind. Wir beten für sie. Pray for those who are crying at this moment. Wir beten für die, die jetzt in dem Moment weinen. For those who are screaming from pain. Diejenigen, die jetzt wegen Schmerzen schreien. Help them, Father, we Hilf pray. Ihnen, darum beten wir Jesus. In Jesu Namen. Holy Spirit, move in that cell. Heiliger Geist, beweg dich in dieser Zelle. We pray. Wir beten. Jesus. Maybe there's somebody here if you want to sit down. Wenn euch hinsetzen wollt. By the way, when you're arrested in North Korea. Übrigens, wenn du in Nordkorea verhaftet wirst. Before you're even convicted of being guilty. Bevor du schuldig gesprochen wirst. You have to kneel for 3 days. Musst du 3 Tage lang knien. Without moving. Ohne dich zu bewegen. You get 5 minute break. Du kriegst dann 5 Minuten Pause and 5 minutes in the evening. Um 12 Uhr mittags und 5 Minuten am Abend. And you have to stay like that und du musst bleiben für 3 Tage. As an innocent person before you're convicted. Also auch als unschuldige Person, bevor du schuldig gesprochen wirst. Maybe you're here today, vielleicht bist du heute Abend hier, you've never received Jesus in your life. Und du hast noch nie Jesus angenommen in deinem Leben. Jesus endured unbelievable torture. Jesus hat unglaubliche Folter über sich ergehen lassen. For us. Für uns. He died for us. Er starb für uns. So that God could give us that his Father could give us the gift of eternal life. Damit sein Vater uns das Geschenk des ewigen Lebens geben kann. And the gift of the Holy Spirit. Und die Gabe des Heiligen Geistes. Would you pray with me this morning? Würdest du heute mit mir beten, and receive Jesus into your life. Um Jesus in deinem Leben zu empfangen. The greatest decision you will ever make. Das ist die größte Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Pray with me. Bete mit mir. Jesus. Jesus. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Can you say those words? Kannst du diese Worte sagen? Just speak them out. Sprech sie aus. Jesus. Jesus. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Thank you for dying for me. Danke, dass du für mich gestorben bist. I want to give you my heart. Ich möchte dir mein Leben geben, and mein Herz life. Geben und mein Leben. Jesus. Jesus. Cleanse me. Reinige mich. And forgive me. Und vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. And for the church this morning. Für die Gemeinde heute Morgen. Father, I pray for all of us. Vater, ich bete für uns alle. That as we embrace the orphans and the children of the world. Wie wir die Waisen in die Arme schließen und die Kinder der Welt. And our brothers and sisters in persecuted countries. Und unsere Brüder und Schwestern in Ländern, wo Verfolgung herrscht. We would open our hearts wide. Dass wir unsere Herzen weit öffnen. And embrace them. Und sie umarmen. And let them change our lives. Und sie unser Leben verändern that lassen. We might be inspired. Dass wir inspiriert werden. And challenged. Und herausgefordert. We might be more thankful. Dass wir dankbarer sind. And that we might be comforted. Und dass wir getröstet werden. That you were in their lives. Dass du in ihrem Leben bist. We pray. Darum beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.